Nachdem selbst schärfste Strafen wie Folter, Verstümmelung, Brandmarken und Landesverweis die Gewaltkriminalität nicht eindämmen konnten, sahen die Regierenden bald nur noch im Zuchthaus der sicheren Verwahrung eine Möglichkeit, den Gaunern das Handwerk zu legen. Ein Unterfangen, das freilich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Die meisten Zuchthäuser in Deutschland entstanden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und dienten als Verwahrungsort schlechthin. Elternlose Kinder, lästige Arme, Alte, Sieche und Geisteskranke wurden zusammen mit Dieben, Bettlern, Dirnen und Banditen eingeschlossen. Die Gefängnisse waren feuchte und kalte Gebäude. Nur wenig Licht drang durch die kleinen vergitterten Fenster ins Innere. Hatte der Gefangene ein Strohlager, so musste er dieses mit Ratten und anderem Ungeziefer teilen. In Ketten gelegt, an denen meist noch eine schwere Eisenkugel hing, fristete er sein jämmerliches Leben. Für die meisten war der Aufenthalt im Zuchthaus die Vollstreckung des Todesurteils auf Raten. Nicht alle deutschen Kleinstaaten konnten sich ein eigenes Zuchthaus leisten. Jeder Stadtturm, jedes feuchte Loch, wenn man es nur verschließen konnte, war gut genug, um als Gefängnis zu dienen. Wurde ein Gefangener eingeliefert, erwartete ihn zunächst einmal das Willkommen, 25 Stuckschläge. Hatte er seine Strafe abgesessen, dann bekam er den Abschied, ebenfalls 25 Stockschläge, Rutenstreiche oder Peitschenhiebe. Warmes Essen erhielten die Inhaftierten nur dreimal in der Woche, zumeist eine wässrige Suppe. Über den spärlichen Speisezettel haben die Räuber der Hölzerlipsbande sogar ein selbstgeschriebenes Lied gesungen. Das Gefängnislied, auf Rotwelsch Ballerbeischall genannt. Als ich mal in Mannheim saß, im Kittchen gab's nen Schweinefraß, musste Brutzelsupp ich essen und den Brei nicht zu vergessen. Denn von Brei und Brutzelsuppen, da kriegt man Husten, kriegt man Schnuppen. Aber nicht nur dies allein, man bekommt auch Magenpein. Die Bohnen, die das Toffste sein, die kommen ganz zu Magen drein. Mit Zähnen kann man sie nicht zerbeißen. Mein Gott, wie muss man darauf scheißen? Zum Schluss kommt jetzt das weiße Kraut und schranzt. Ich bin die Jungfer Braut, von außen bin ich brav und rein. Doch innen drin die Raupen sein. Doch soll's zur Mittagsstunde gehen, wir alle schon am Gitter stehen und gieren hungrig nach dem Essen, aus Sorge, man hätte uns vergessen. Die Gefangenen mussten trotz dieser mangelhaften Ernährung in der Regel harte körperliche Arbeit leisten. Oft betrieben die Zuchthäuser eigene Manufakturen, Spinnereien, Drahtziehereien oder Brillenglasschleifereien. Der Aufenthalt im Zuchthaus muss jedoch noch geradezu ein Vergnügen gewesen sein gegenüber der Untersuchungshaft mit den barbarischen Verhörmethoden der untersuchenden Beamten. Prügel waren die sanfteste Art, einen Gefangenen zur Einsicht zu bekommen. Noch um 1800 waren Daumenschrauben, an den Füßen aufhängen, Zwicken mit Zangen, Brennen mit glühenden Eisen und ständiges Prügeln der normale Umgang mit Untersuchungshäftlingen. Natürlich erhielten die Beamten so am Ende zumeist doch noch die gewünschten Auskünfte und Geständnisse. Aber haben die Gequälten auch wirklich die Wahrheit gesagt? Vermutlich könnte man eine endlose Geschichte über Fehlurteile und übereifrige Richter jener Zeit schreiben. Abschreckung lautete die Devise. Für den Diebstahl von einem halben Laib Brot und einem Huhn kam noch 1825 in Beerfelden eine junge Zigeunerin an den Galgen. Mit Vogelfreien und Gebrandmarkten machte man ohnehin kurzen Prozess. Lieber ein unschuldiger Vagant am Galgen als gar keiner. Als der Amtmann Schäffer von Sulz 1787 den Räuber Hannikel verhörte, gestand dieser einen vor nahezu 20 Jahren verübten Einbruch. Dafür waren damals 7 unschuldige Bürger verhaftet und schrecklich gefoltert worden. Obwohl sie auch dann noch ihre Unschuld beteuerten, wurden 4 der Angeklagten gehängt und 3 zu lebenslanger Galeerenstrafe verurteilt. So hatte mancher Richter sein Erfolgserlebnis als großer Räuberfänger und der Henker Arbeit. Die wahren Ganoven aber blieben also oft in Freiheit. Doch da tauchte eines Tages in Oberschwaben der Malefizschenk auf, Ein für alle Gesetzesbrecher äußerst gefährlicher Mann. Sein richtiger Name war Reichsgraf Franz Ludwig Schenk von Kastell. Oder, wie ihn unser Zeitzeuge Johann Baptist Pflug tituliert hat, Franz Ludwig Schenk,